Aus Anlass des 53. Jahrestages der Aufnahme der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas legte am 18. Juni die Russland-Koreanerin Jung Il-sim, Frau vom Helden der Republik An Dong-su, an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu-dae einen Blumenkopf nieder und verbeugte sich davor.